Hier Blumen für die Hausfrau. Bonbons für ihren Sohn. Wo bleibt das Geburtstagskind? Sie macht sich schön. Da ist sie schon. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist für Sie. Oh, schönen Dank. Sowas habe ich mir schon lange gewünscht.